1. Es gibt einen Missstand, den ich unter der Sun beobachtet haben der den Menschen schwer belastet. 2. Wenn Gott jemandem reichtum, Schatze und Ehre schenkt, so dass von allem, was begehrt, nichts missen muss, im aber nicht die Fähigkeit zum Genus dieser Gutter verleiht, sondern ein Fremder sie nutzt, so ist die Schinlos und ein großes Lied. 3. Selbst wenn jemand hundert Kinder hat, solange lebte und sein Lebenszeit solang wäre, sich jedoch nicht am Guten erfreuen konnte und ihm nicht einmal ein wordiges Begrabnis zuteil wird, so behaupt ich, dass ein Fehlgeburt glücklicher ist als 4. Denn ein Fehlgeburt kommt in Sinnlosigkeit und geht in Dunkelheit dahin, name bleibt in Vergessenheit gehalt. 5. Sie hat weder die Sangesehen noch das Leben kennengelernt, geht es besser als dem genannten Mann. 6. Selbst wenn es 2000 Jahre lebte, aber den es kein Guts erfahren hat, gelangt nicht als letztlich an denselben Ort. 7. Die gesamte Arbeit des Menschen dient dazu, seinen Lebensunterhalt zu sichern, den ich Word sein Begierd niemals vollständig gestillt. 8. Welchen Vorteil hat denn der Weiser gegenüber dem Toren? Und welchen do arm, do weiss, why man unter den Lebenden bestehen kann. 9. Es ist besser, das zu akzeptieren, was man sieht, als sich von angestillter Begierd leiten zu lassen. Ort dies ist schinlos und ein vergebliches Streben. 10. Was geschieht, ist schon lange vorher bestimmt, und es ist festgelegt, was ein Mensch sein Word, daher kann nicht mit dem streiten, der Mächtiger ist also. 11. Obwohl viel wird die Sinnlosigkeit noch verstärken, welchen Nutzen sieht der Mensch daraus. 12. Denn wer weiß schon, was für den Menschen im Leben wirklich gut ist, warend all der Tage sein sinnlosen Lebens, das wie ein Schatten verbringt. Und wer kann dem Menschen sagen, was nach ihm unter der Sangeschehen wird?